Heute hören wir die 5. von 10 Folgen aus dem Roman Die Vollidioten von Eckart Henscheid. Der Roman führt uns zurück ins Jahr 1972 in die Hochzeit der neuen Frankfurter Schule, die sich damals um die Zeitschrift Pardon gruppierte. Zu ihr gehörten Satiriker, Zeichner, Dichter und andere böse und scharfe Zungen wie Robert Gernhardt, Clotilde Poth, Eckart Henscheid, Hans Draxler, F.K. Wächter und auch Else-Marie Maletzke. Sie alle lässt Henscheid in seinem Roman auftreten und noch ein paar andere Personen aus dem Umkreis. Manche unter ihrem richtigen Namen, andere unter einem Decknamen, so auch das Fräulein Czernatzke, das für Frau Maletzke herhalten muss. Und hinter Domingo dürfen wir Wilhelm Genazzino vermuten. Man traf sich abends in der Kneipe Menz und tagsüber ging man ins Café. Die Handlung des Romans erstreckt sich über 7 Tage. Am ersten Abend verkündet ein gewisser Herr Jakob seine Scheidung und verliebt sich sogleich in das Fräulein Czernatzke. Er will sie um jeden Preis flachlegen, wie er dem Ich-Erzähler verrät, als der sich Eckart Henscheid zu erkennen gibt. Der nun rät Herrn Jakob, seine Annäherungsversuche durch einen Strauß rote Rosen zu bekräftigen. Fräulein Czernatzke erhält die roten Rosen im Büro und regt sich über diesen Rotz auf. Schließlich ist sie Mitglied im Frankfurter Weiberrat. Herr Jakob kümmert sich zur Ablenkung um ein Fräulein Mitzi Villacil und um eine unbekannte Dame in Rot. Der Erzähler wiederum hat es auf das Fräulein Majewski abgesehen und wird zwischendurch immer wieder von Herrn Klosen angeschnorrt. Die Vollidioten von Eckart Henscheid, die 5. Folge. Es liest Hans Zischler. Im Café Härtlein saß als einziger Gast, kreidebleich und eine ADAC-Motorsportzeitschrift lesend, Herr Jakob vor einer Kanne Kaffee. Ich begrüßte ihn und fragte, um eine lockere Gesprächsatmosphäre zu schaffen, ob er denn an Motorsachen interessiert sei. »Nein«, sagte nach kurzem Nachdenken Herr Jakob. »Du hast den Zettel gefunden?« »Ja, ja«, sagte ich leichthin, um nicht die lang erwartete Frage jetzt schon hören zu müssen. Es schien mir vielmehr angezeigt, zuerst kräftig zu frühstücken, um allen möglichen Schwierigkeiten und Kniffligkeiten der Frage auch körperlich gut gewachsen zu sein. Ich kramte also eilig irgendein unverdächtiges Gesprächsthema hervor und bestellte mir eine Tasse Tee, 2 Salamibrötchen und 2 Eier im Glas. Interessant, dass Herr Klosen sofort das Nämliche bestellte, ganz offenbar in der Hoffnung, durch diese sympathetische Synchronisation der Frühstückswünsche mich später gewissermaßen dazu zu verpflichten, für ihn mitzubezahlen. Nun, ich würde heute hart bleiben. »Hör mal«, unterbrach Herr Jakob plötzlich Herrn Klosens Schnurren und wandte sich mit tief, ernster, finsterer Miene an mich, »hör mal, ich werde ihr einen Brief schreiben, in dem alles steht, und dann werde ich ihr nie mehr schreiben, was meinst du?« Ich verstand sofort. C'était le moment, das war sie, die lang erwartete Frage. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich hatte sie mir irgendwo noch verwegener und dümmer vorgestellt. Immerhin, da war sie nun und ich musste sie ja irgendwie parieren. Um Zeit für eine gute Antwort zu gewinnen, fragte ich Herrn Jakob behutsam, ob dies die gleiche Frage sei, die er mir schon gestern Abend habe stellen wollen. »Hast du«, schnarrte an dieser Stelle völlig unangemessen Herr Klosen dazwischen, »hast du die Tante da von gestern Abend hingekriegt?« »Was?« fragte total entgeistert und sogar angewidert Herr Jakob zurück. Bevor Klosen seine Unglücksfrage erneut vorbringen konnte, wiederholte ich meinerseits meine Frage, ob dies auch die Frage sei, die er mir gestern Abend schon habe vorlegen wollen. »Was?« fragte nun erneut überraschend laut und fast ergrimmt Herr Jakob zurück. Ich erklärte nun ganz langsam Herrn Jakob, dass er mich doch gestern Abend extra in den Krenz bestellt habe, um mir dort eine Frage zu stellen. Diese habe er dann allerdings doch nicht gestellt, ob denn das die gleiche Frage gewesen sei. »Ich wusste bisher noch gar nicht«, antwortete Herr Jakob, »wie schön die Czernatzke ist, verdammt!« Und er seufzte, ja, ächzte ganz tief. Behutsam lenkte ich Herrn Jakob nun auf die Tatsache, dass er doch gestern Abend eine andere und rote Dame bei sich geführt und offenbar auch sehr lieb gehabt habe. Erwartungsgemäß und unfehlbar sagte Herr Jakob sofort, »Was?« Und als ich meinen Satz wiederholte, sagte er, »Ach was!« Schön. Diese Rote hatte also doch als Gegenwehr nichts ausrichten können, das war wichtig. Ich überlegte in den folgenden Sekunden gerade eine passende Überleitung zu dem Briefobjekt, Da wiederholte schon Herr Jakob: »Ich werde ihr einen Brief schreiben, dann werde ich nie mehr schreiben.« In diesem Augenblick streckte Herr Domingo seinen Kopf ins Café Härtlein, lächelte sogleich freundlich und schob die Beine bedächtig in Richtung auf unser Tischchen vorwärts. Nun sagte er, die zweite Silbe betonend und gleichsam vorsichtig fragend: »Hallo?« und rückte sich unter wollüstigem Seufzen, das wie klang, einen Stuhl zurecht. Herr Domingo trug einen beigen Mantel sowie eine grün-gelb karierte Schirmmütze, die sogleich den schweren, unangreifbaren Intellektuellen verriet. Ja, irgendwie sah er aus wie ein echter Professor, und er sagte als nächstes: »Na, ihr seid ja schon alle versammelt.« Und das war natürlich eine recht eigentümliche Bemerkung. Was wollt ihr damit sagen? »Alle.« Und mit fast schamlosem Lächeln musterte er erneut genussvoll unsere Dreiergruppe, wobei sein Auge mit einem geradezu tückischen Wohlgefallen auf dem nun wieder bleich und reglos sitzenden und starrenden Herrn Jakob ruhen blieb. Ich kurbelte nun ein kleines allgemeines Gespräch über den gestrigen Abend an, wodurch Herr Klosen sofort an Sicherheit gewann und einige persönliche Reminiszenzen an das Geplärre des alten Menz herausschnurgelte, während Herr Domingo jetzt wieder hochinteressant vor sich hinseufzte. »Ach ja«, übernahm er dann die Gesprächsführung, »ob wir schon wüssten, dass heute Nachmittag im Büro eine Feier stattfinde. Er habe es gerade telefonisch von Herrn Knott erfahren, ob wir denn auch hingingen.« Ich sagte sofort zu, während Herr Klosen vorübergehend Charakter zeigte und offenbar Herrn Jungwirts gestrige Weigerung, Geld zu gewähren, erinnernd: »Nein, mit diesen Leuten bin ich fertig«, schnarrte und eine fast angeekelte Miene aufsetzte. Doch Herr Domingo und ich überzeugten ihn dann rasch, dass es sicherlich viel Bier und Schnaps gebe. Außerdem brauchten wir uns ja um die blöden Büromenschen nicht zu kümmern und könnten die Sache dann sofort nach unseren Wünschen aufrollen, so sagte ich. Denn ich wollte Klosen auf keinen Fall missen. Dies letzte Argument, so dünn es war, brachte Klosen mühelos zum Einschwenken. »Und du? Gehst du auch hin, Jakob?« fragte Herr Domingo harmlos und lauernd. Überraschend sagte Herr Jakob nicht »was«, sondern sofort: »Ja, ich komme hin.« Es klang drohend, ja unheilverheißend. Doch jetzt müsse er nach Hause. »Ich schreibe jetzt den Brief, jawohl.« »Was ist denn das für ein Brief, den der Herr Jakob da schreiben will?« fragte Herr Domingo, neue Sensationen ahnend. Da erzählte ich Herrn Domingo alles. Dieser sagte diesmal nicht »oh Gott, sondern oh weh«. Das war offenbar seine höchste Form von wollüstiger Verwunderung. Und kurz darauf sagte Herr Domingo auch noch mit einem Seufzer, als ob er unter all dem sehr litte: »Das ist die moderne Nervosität.« Gut gesagt, sicherlich. Doch mir drängte sich während des Gehens wieder meine vorige Vision auf. Man könnte doch, so eröffnete ich meinem Begleiter, anlässlich von Herrn Jakobs Brief überhaupt die schöne alte Form des erotischen Briefes wieder ein wenig reaktivieren, oder anders gesagt, man könnte in den nächsten Tagen einen ganzen Haufen Liebesbriefe über unsere Gruppe hinwegschwirren lassen. Also, zum Beispiel so: Herr Jakob schreibt einen Brief an Fräulein Czernatzke, ich schreibe in deren Namen einen glühenden Brief an Herrn Jakob mit der Bitte um ein Stelldichein da und dort. Jetzt schreibt Herr Domingo namens Peter Jakob einen gleichfalls glühenden Brief an zum Beispiel Fräulein Carla Kuppler, in dem sie zum gleichen Rendezvous gebeten wird. So wären also wenigstens Herr Jakob und Fräulein Kuppler, die sich ja bisher eigentlich nur zufällig noch nicht angenähert hatten, glücklich vereint. Aber nein, das war noch nicht gut. Auch Herr Domingo schüttelte das Haupt, also anders. Herr Jakob schreibt Fräulein Czernatzke einen Brief. Fräulein Czernatzke bittet brieflich Herrn Ulf um Schutz. Herr Ulf schreibt einen drohenden Brief an Herrn Jakob. Herr Jakob bittet mich brieflich um Hilfe. Gleich nach dieser Geschichte waren wir auch schon bei Herrn Knott angekommen. Dieser empfing uns im Morgenmantel, obwohl es schon 2:30 Uhr war, und verzog sein Gesicht so garstig, als ob er gestern Nacht in der Negerdiskothek noch sehr, sehr viel, allzu viel erlebt hätte. Trotzdem machte Herr Knott über unseren Besuch einen erfreuten Eindruck, fragte, ob wir einen Schlag Wein wünschten, und schenkte auch gleich ein. Frau Johanna Knott war übrigens nicht zu Hause, die sei bei irgend so einem Vorbereitungskomitee für eine Demonstration, Paragraph 218 oder so ein Shit, sagte wegwerfend Herr Knott. Wir setzten uns rund um den Tisch und bildeten so ein schönes Dreieck. Nun kam es nur noch darauf an, den Nachmittag bis zum Beginn des Bürofests recht heiter zu gestalten und souverän zu überbrücken. Hierzu übernahm ich sofort die Initiative und berichtete Herrn Knott, der über seine Gattin schon Entscheidendes wusste, dass Herr Jakob jetzt zu Hause sitze und einen Brief an Fräulein Czernatzke schreibe. Und ich eröffnete den Herren nochmals meinen Plan, doch von uns aus ins Liebesbriefwesen einzugreifen, um so jederzeit die Kontrolle zu haben, letztlich alles erotische Geschehen nach unseren Wünschen zu lenken. Herr Knott äußerte, unterstützt von dem Schnurrbart zupfenden Herrn Domingo, grundsätzliche Bedenken, er gebrauchte sogar die recht starken Worte Infantil, Voyeurismus und Ersatzbefriedigung. Ich hielt dagegen, dass diese Aktion vielmehr aufklärerische und kritische Züge trage, indem sie allen Beteiligten die Augen öffne für die Relativität ihrer erotischen Aktionen. Herr Knott durchschaute mich sofort, zwinkerte mit den Augen und sagte mild, »Du Sophist, du Hinterfotziger, hör doch auf!« So gerügt änderte ich meine Strategie und schlug vor, wir könnten ja das Spielchen auch nur einfach so zum Spaß machen, die besten Briefkombinationen zu erfinden, um so unsere mathematische Fantasie zu schulen. Herr Knott zischte zwar erneut verächtlich, erklärte sich aber mit diesem Vorschlag einverstanden. Herr Domingo zog nach mit den Worten, oh Gott, ich darf sagen, dass beide Herren sich im Folgenden durchaus eifrig an unserem Spielchen beteiligten, beziehungsweise es waren mehrere Spielchen. Im ersten ging es darum, auf den bevorstehenden Brief des Herrn Jakob an Fräulein Czernatzke optimal zu reagieren. Dabei kam Folgendes heraus. Erstens, der wirkliche Herr Jakob schreibt an Fräulein Czernatzke einen Brief, Inhalt alles. Zweitens, Fräulein Czernatzke schreibt Herrn Jakob, sie wolle sich ihm anheimgeben, sofern er endgültig von Fräulein Wittlatschil lassen werde. Drittens, Herr Ulf Johansen schreibt an Herrn Jakob, er solle von Fräulein Czernatzke die Finger lassen, sonst setze es was. Viertens, Fräulein Wittlatschil schreibt an Herrn Jakob, sie werde ganz die Seine, sofern er von Fräulein Czernatzke ablasse. Fünftens, Herr Jakob schreibt von zwei Seiten, Johansen, Wittlatschil bedrängt, an Fräulein Czernatzke, er verzichte auf sie, er habe sein spätes Glück nun doch bei der Ehefrau Doris Jakob gefunden. Sechstens, Fräulein Czernatzke gibt Herrn Ulf brieflich den Laufpass und droht Frau Jakob briefliche Rache. Siebtens, Fräulein Majewski bittet Herrn Ulf brieflich um eine Aussprache. Achtens, Fräulein Majewski teilt Herrn Jakob mit, dass er das Lebensglück von Fräulein Czernatzke zerstört habe. Er solle sofort in die Schweiz zurück. Das sähe dann für die einzelnen Beteiligten so aus. Herr Jakob schreibt einen Brief, kriegt zwei drohende und einen erfreulichen Brief, schreibt einen hocherfreuten Brief an Fräulein Czernatzke, bei der aber gleichzeitig ein anderer Brief aus unserer Hand eingeht, er verzichte auf sie. Fräulein Czernatzke dreht durch. Vielleicht schreibt Herr Jakob nach dem fiktiven Brief Herrn Johansens an diesen zurück, er solle sich um seine eigenen Sachen kümmern. Gleichzeitig wird Johansen durch einen Schwindelbrief Fräulein Czernatzkes mitgeteilt, es sei nun aus. Dann eilt er zu dem zusammengeschwindelten Rendezvous mit Fräulein Majewski, diese kommt aber nicht, weil sie ja nichts weiß, und Herr Johansen verliert so gleichzeitig zwei Damen. Bevor alles aufgeklärt wird, ist Herr Johansen bereits wahnsinnig. Die Rettung durch die beiden Damen Majewski und Czernatzke kommt zu spät. Die Chancen für Herrn Jakob und mich stehen erneut gut, sobald der Schmerz der beiden Fräuleins verflogen ist. Inzwischen hat aber Herr Jakob von Fräulein Majewski den Auftrag erhalten, in die Schweiz zurückzureisen. Jetzt hat er nur noch Fräulein Wittlatschil im Griff, die ihm ja nach Maßgabe von Punkt 4 unter gewissen Umständen angehören möchte. Fräulein Wittlatschil weiß aber von nichts und Herr Jakob eilt völlig entnervt zu der roten Frau oder er reist in die Schweiz zurück. Jedenfalls ist er aus dem Rennen. Und damit, schloss Herr Knott freudig auflachend, sind so gut wie alle relevanten Weiber frei für uns. Auch Herr Domingo, obwohl er die Stringenz der mathematischen Logik nicht immer begriffen hatte, freute sich sichtlich. Und dann war es auch schon Zeit, diese unsere muntere, nachmittägliche Herrenwelt zu beenden und zum Bürofest aufzubrechen. Herr Knott schrieb noch schnell einen Zettel. »Hallo, Johanna, bin auf dem Bürofest, dein, na, wer denn schon, Peter?« Eine spritzige, moderne Ehe. Während wir dann so vor uns hinschritten, brachte ich die Rede erneut auf Herrn Jakob, der jetzt wohl daheim sitze und gerade mit dumpfem Schnauben seinen von uns allen mit Spannung erwarteten Brief zu Ende bringe. Als ich das sagte, grinste mich Herr Knott wie vorhin schon so ungeniert an, dass ich direkt verlegen wurde. Dagegen trug Herr Domingo vor, ihn würde vor allem der Satzbau des Jakobschen Briefes interessieren. Ob Herr Jakob nämlich mehr mit dem Hemingway'schen Pathos der kurzen, frostigen, knalligen Sätze operierte oder mehr mit den hochkomplizierten syntaktischen Figuren Adornoscher Prägung. Er persönlich, sagte Herr Domingo und zupfte an seinem Bart, tippe mehr auf Hemingway, der gelte in der Schweiz vermutlich noch immer als modern und schick. Und Weiber umlegträchtig, ergänzte Herr Knott und kniff mehrfach in humoristischer Absicht die Augenlider auf und zu. Da war ich auf einmal sehr lustig und hatte die allergrößte Freude an meinem Leben und deshalb warf ich im Vorbeimarschieren 10 Pfennigstücke in mehrere Briefkästen, eine nette Überraschung für die Anwohner und damit sie was zum Nachdenken hatten. Ich muss allerdings nochmals sagen, ich fand es so oder so schlecht, dass Herr Jakob alles, aber auch alles in einen einzigen Brief packen wollte. Dann würde er, unterstellt, Fräulein Czernatzky würde tatsächlich von der Macht des Briefes hingerissen und ließe sich flachlegen, dann würde Herr Jakob ihr sehr bald langweilig werden, wenn so gar nichts mehr aus ihm herauszuquetschen wäre, außer ein paar zufriedenen Brummen, wenn er es gerade durchzog. Ganz offenbar tat Herr Jakob doch wieder einmal das Allerverkehrteste. Als ich seinerzeit meine Liebe zu Fräulein Majewski ankurbelte, schrieb ich nur ganz kurze zierliche Briefchen, wie der rosafarbene Hauch eines Frühlingswetters. Erst ganz allmählich wurde die Leidenschaft dringlicher und feuriger, schwellte gewaltig an, ein mit mächtigem Atem langgezogenes Crescendo. Nun, natürlich, genützt hat es bisher auch nichts, aber immerhin, im Prinzip hatte ich recht. Wir hatten nun das Bürogebäude erreicht, da strebte auch gerade Herr Gernhardt der Eingangspforte zu und begrüßte uns drei mit dem charmanten kleinen Wörtchen »Na«. Herr Domingo antwortete schmeichelnd »Hallo«, Herr Knott sagte »Tag« auch, und so blieb mir nur noch das zeitlose und ehrwürdige »Grüß Gott«. Herr Gernhardt ist ein reifer Mann, der in unserer Stadt gewissen unterschiedlichen Tätigkeiten nachgeht, und er besitzt auch eine niedliche kleine Frau, hält diese aber geschickt aus dem allgemeinen Rennen. Das ist zwar unsportlich, aber sicherlich klug von ihm. Herr Gernhardt gilt überhaupt als der vielleicht klügste von uns. Nun, das muss er natürlich mit einem Manko an Vitalität und Freiheitsspielraum büßen. Betont vorsichtig sagt er also auch diesmal nur, »Na?« »Evoe!« Im Bürogebäude im 7. Stockwerk hatte der festliche Taumel bereits ein wenig eingesetzt. Nämlich in einem fast geschlossenen Kreis saßen oder standen artig an verschiedene Schränke und Tische gelehnt schon mehrere Damen und Herren, so etwa der Bürovorsteher Rudolf, Herr Rösselmann, Herr Jungwirt, Fräulein Czernatzky, das winzige Fräulein Wittlatschil und außerdem auch 2 ältere Herren namens Poth und Traxler, Freunde des Hauses, die ich schon kannte. Daneben fiel mir eine pechschwarze Frau auf, die, wie sich später herauskristallisierte, Frau Krause hieß und wohl irgendwie Herrn Poth angehörte. Außerdem war eine Frau Pistorius da mit ihrem Kleinkind, das sie Terror nannten und das vorerst von allen am vergnügtesten war und wie wahnsinnig hin und her hoppelte. Dazu spielte aus einem Gerät bereits eine moderne Rockermusik. Sofort fiel mir auch auf, dass Fräulein Czernatzky in einem äußerst frechen roten Kleidchen und in ihrem Drehsessel nicht nur gegenüber den anderen Teilnehmern etwas erhöht saß, sie machte mir auch von Beginn an den Eindruck, als ob sie die geheime Beherrscherin des Kreises wäre. Sie verteilte bereits jetzt nach allen Seiten hin scheinbar funkelnde Redensarten wie etwa »Na, Wilhelm« zu Herrn Domingo und »Ha, Kugelrogel« zu Herrn Gernhardt. Von Liebeswehen auf den ersten Blick noch immer keine Spur. Nur einem feineren Beobachter wie mir fiel erneut eine gewisse verträumte Note in ihren Gesichtszügen auf, und ich bin trotz aller Enttäuschungen fast sicher, dass dies erst so ist, seit sich diese Person von Herrn Jakob geliebt weiß. Dieser war noch nicht da. Übrigens auch Herr Klosen nicht. Mich hatte Fräulein Czernatzky eigentümlicherweise überhaupt nicht namentlich begrüßt. Die anhaltende Strafe für die blöden Blumen? Jedenfalls waren auf einem Tischchen Bier, Wein, Whisky, Fleischwurst, Essiggurken, Brot, Käse und Oliven aufgebahrt, und während Herr Domingo und ich uns dort erst einmal gründlich sättigten, kam es zu einem ersten Höhepunkt, in dem nämlich Herr Knott eine kleine Plauderei mit Herrn Traxler mit einem dröhnenden Lachen abschloss. Und niemand wusste, warum. Aber so muss es wohl sein. Gesättigt nahm ich jetzt neben dem kleinen, allerliebsten und in einer Art Häkelkleidchen äußerst ansprechend herausgeputzten Fräulein Mitzi Witlatschil Platz, um mich mit ihr ein wenig über mein durch Klosens Ungeschick entsprungenes Kätzchen zu unterhalten, das ich ja einst von ihr geschenkt bekommen hatte. Aber eigentlich war mir natürlich mehr um die eigentümlich erotische, ja voll weibliche Wirkung zu tun, die gerade das winzige Fräulein Witlatschil auf ihre Umgebung versprüht, dass dies ewig Weibliche auch aus einem so winzigen Leib hochlodert und gut ankommt, ist eigentlich ein echtes Wunder. Ich konnte Herrn Jakob schon verstehen, dass er Fräulein Mitzi gelegentlich zwischen 9 und 10 Uhr abends suchen geht. Ob sie es wusste? Sehr angenehm, diese ländlich innige und doch spröde und herbe Ausstrahlung aus diesem kleinen Donaumädel, das mich schon lange begeisterte. Il balen del suo sorriso. Ich war aber nie dazu gekommen, dies alles näher zu erforschen und womöglich dann Fräulein Witlatschil meine Aufwartung zu machen. Außerdem ist sie ja wirklich so winzig klein, dass eine innige Beziehung zu ihr für Beobachter leicht ungebührlich wirken könnte. Immerhin plauderte ich jetzt recht hübsch auf sie ein, und ihr gefiel es auch ganz gut, und sie rauchte ständig und sah mich mit ihren schönen Linzeraugen, due ladri occhi belli, o Gott, mehrmals verheißungsvoll oder doch prüfend von unten an, und zog mir sogar einmal die Bierflasche aus der Hand und nahm einen kräftigen Schluck. Ein Blick in die übrige Runde ergab, dass Herr Domingo unruhig im Raum auf- und abschlenderte, um dabei bei der Plaudergruppe Knott-Pot-Traxler zu verweilen, gleichfalls nachdrücklich mit einer Dame dagegen, nämlich mit Frau Pistorius, schwätzte zu diesem Zeitpunkt an der gegenüberliegenden Peripherie unseres Kreises Herr Rösselmann, und dies, obwohl inzwischen Fräulein Bitz in den Festsaal gekommen war und am Tischchen nachdenklich Oliven verschlang. Herr Rösselmann lehnte dabei an einem Schrank, hielt in der rechten Hand säuberlich ein Weingläschen und führte sein linkes Ohr so nah an den Mund von Frau Pistorius, dass der gesamte Körper in der Mitte abgeknickt schien. Ich muss sogar sagen, dass ich sehr froh war, Frau Pistorius nicht zu lieben. So beunruhigend, heftig und alle Widerstände brechend schwätzte jetzt Herr Rösselmann wieder überhaupt. Herr Rösselmann, obgleich schon ein reiferer Angestellter, pflegt unseren Damen ständig und bei jeder Gelegenheit dermaßen druckreif ausziselierte Artigkeiten hinzublättern, dass ich oft ganz nervös davon werde und völlig meine Felle davonschwimmen sehe. Ich meine, ich kann auch ganz gut schwätzen und die Damenwelt täuschen, aber bei Rösselmann geht das für meine Begriffe etwas zu weit. Jetzt trat ein Herr Kromschröder auf den Plan und riss auch vorübergehend gleich die Festleitung an sich, indem er zusammen mit Herrn Jungwirth eine Art gravitätische Gavotte tanzte, wobei beide Herren einander ununterbrochen und glutvoll in die rollenden Augen blickten. Fräulein Czernatzke lachte am heftigsten darüber. Ein weiterer Beweis für die innere Nervosität dieser Frau. Na, würde erst Herr Jakob eintreffen. Übrigens ist Herr Kromschröder einer der ärgsten, ja sogar nebenberuflichen Possenreißer in unserer Stadt, und er trägt deshalb auch ständig, obwohl vollberechtigtes Büromitglied, eine Art Zimmermannstracht. Und der Bürovorsteher Rudolf lässt es durchgehen. Ein weiterer Beweis für die unordentlichen Zustände in diesem Büro. Und schon wieder brandete ein gewisses Strohfeuer auf. Zur Tür herein schwärmte nämlich Fräulein Majewski in blutroten Korthosen und einer nicht ganz durchschaubaren, aber irgendwie schwarzen Oberbekleidung, und sie rief wie immer entzückt: »Hallo, ihr Süßen!« und fiel einleitend einem Herrn nach dem anderen um den Hals, wobei sie jeweils einem anderen etwas Rasches und Leidenschaftliches zurief. Erschreckt beschaute sich das Kind Terror den entstandenen Tumult, das gleichzeitige Anschwellen der Rockerklänge musste ihm zusätzliche Furcht einjagen. Hans Zischler las im Rahmen der Aktion Frankfurt liest ein Buch die 5. von 10 Folgen aus dem Roman Die Vollidioten von Eckart Henscheid. Textauswahl Ruthard Stäblein.